Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute wieder mit dem Hörspiel des Monats. Die begehrte Auszeichnung der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste ging an eine Produktion des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Wir zitieren aus der Begründung der Jury. Hofmanns Elixier oder Die Welt ist perfekt von Regina Arem und Michael Rodach überzeugt durch die Leichtigkeit im Umgang mit dem tabuisierten Gegenstand LSD. In spielerischer Manier wird die Entdeckung der chemischen Droge LSD aus den Stereotypen der Popkultur gelöst und in die geistesgeschichtliche Tradition der Mystik und Ekstase gestellt. Aus autobiografischen Notizen, historischem Radiomaterial und Aufzeichnungen von Ernst Jünger als einem der ersten LSD-Konsumenten fügen die Autoren eine ebenso fesselnde wie skurril amüsante und klanglich zwingende Mischung zusammen. Ich, Albert Hofmann, wurde am 11. Januar 1906 in Baden in der Schweiz geboren. Während meiner ganzen beruflichen Laufbahn war ich als Chemiker in der pharmazeutischen Forschung tätig. Aus den Untersuchungen gingen wertvolle Medikamente hervor, wie Hydergin, Dihydergott, Metergin und psychoaktive Stoffe wie LSD und Psilocybin. Hofmanns Elixier oder Die Welt ist perfekt. Hörstück in 5 Kapiteln. Von Regina Arem und Michael Rodach. Unser ganzer Lohn ist Sehen. Es gibt Erlebnisse, über die man sich scheut zu sprechen. Sie passen nicht in die Alltagswirklichkeit und entziehen sich einer verstandesmäßigen Erklärung. Das vertraute Bild der Umgebung erfährt plötzlich eine Verwandlung, erscheint in einem anderen Licht, bekommt eine besondere Bedeutung. An jenem unvergessenen Morgen im Mai erfuhr der junge Albert eine derartige Verzauberung. Es war an einem Maimorgen. Während ich durch den frisch ergrünten, von der Morgensonne durchstrahlten, von Vogelsang erfüllten Wald dahinschlenderte, erschien auf einmal alles in einem ungewöhnlich klaren Licht. Er erstrahlt im Glanz einer eigenartig zu Herzen gehenden, sprechenden Schönheit, als ob er mich einbeziehen wollte in seine Herrlichkeit. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl der Zugehörigkeit und seligen Geborgenheit durchströmte mich. Wie lange ich gebannt stehen blieb, weiß ich nicht. Aber ich erinnere mich der Gedanken, die mich beschäftigten, als der verklärte Zustand langsam dahinschwand und ich weiterwanderte. Warum dauerte die beseligende Schau nicht weiter an, da sie doch eine durch unmittelbares, tiefes Erleben überzeugende Wirklichkeit offenbart hatte? Und wie konnte ich, wozu mich meine überquellende Freude drängte, jemandem von meinem Erlebnis berichten, da ich sogleich spürte, dass ich keine Worte für das Geschaute fand. Es erschien mir seltsam, dass ich als Kind etwas so Wunderbares gesehen hatte, das die Erwachsenen offensichtlich nicht bemerkten. Denn ich hatte sie nie davon reden hören, oder war das eines ihrer Geheimnisse? Im Frühjahr 1929 trat der junge Doktor in das pharmazeutisch-chemische Forschungslabor der Firma Sandoz in Basel ein. Von Anfang an galt sein besonderes Interesse dem Mutterkorn und seinen Alkaloiden. Ausgangspunkt war die Lysergsäure von allem. Und Lysergsäure ist der Grundstoff der Alkaloide, der Inhaltsstoffe vom Mutterkorn. Die 25. Substanz in der Reihe dieser synthetischen Lysergsäureverbindungen, später LSD-25 genannt, wurde von Hoffmann erstmals 1938 hergestellt. Bei der Prüfung der neuen Substanz in der pharmakologischen Abteilung wurde im Untersuchungsbericht vermerkt, dass die Versuchstiere in der Narkose unruhig wurden. Ansonsten erweckte der Stoff aber kein besonderes Interesse. Weitere Prüfungen unterblieben. Erst 5 Jahre später kam mir merkwürdigerweise wieder in einer kreativen Mittagspause diese Idee, Lysergsäure-Diethylamid für eine erweiterte pharmakologische Prüfung noch einmal herzustellen. Ein ungewöhnlicher Schritt. Denn in der Regel wurde auf einmal ausgesonderte Stoffe nicht mehr zurückgegriffen. Am Schluss der Synthese kam ich in einen ganz merkwürdigen, heute würde man sagen, psychedelischen Bewusstseinszustand. Obwohl ich an peinlich sauberes Arbeiten gewohnt war, muss eine Spur der Substanz zufällig in meinen Körper gelangt sein. Er wird von einer merkwürdigen Unruhe befallen, verbunden mit einem leichten Schwindelgefühl. Bei geschlossenen Augen dringen ununterbrochen fantastische Bilder auf ihn ein. Der Doktor vermutet einen Zusammenhang mit der Substanz, mit der er gerade gearbeitet hat. Nun, um diese Vermutung zu überprüfen, machte ich 3 Tage später den ersten geplanten Selbstversuch mit LSD. Er will besonders vorsichtig sein. Und nimmt als Anfangsdosis das Viertel eines Tausendstel Gramms. Was, wie sich später herausstellt, bereits eine mehrfache Überdosis gewesen war. Selbstversuch, 19. April 1943, 16.20 Uhr. 0,5 Kubikzentimeter von 0,5-promilliger wässriger Tartratmischung von Diethylamid per Oral ist gleich 0,25 Milligramm Tartrat. Mit 10 Kubikzentimeter Wasser verdünnt, geschmacklos einzunehmen. Beginnen der Schwindel, Angstgefühl, Sehstörungen, Lähmungen, Lachreiz. Die letzten Worte kann der Doktor nur noch mit großer Mühe protokollieren. Er bittet seine Laborantin, ihn nach Hause zu begleiten. Schon auf dem Heimweg mit dem Fahrrad nahm mein Zustand bedrohliche Formen an. Alles in meinem Gesichtsfeld schwankte und war verzerrt wie in einem gekrümmten Spiegel. Auch hatte ich das Gefühl, mit dem Fahrrad nicht vom Fleck zu kommen. Indessen sagte mir später meine Assistentin, wir seien sehr schnell gefahren. Just still capable of asking my companion to summon our family doctor. Doch noch heil zu Hause angelangt, war ich gerade noch fähig, meine Begleiterin zu bitten, unseren Hausarzt zu rufen und bei den Nachbarn nach Milch zu fragen. Everything in my field of vision wavered and was distorted as if seen in a perfect mirror. Trotz meines rauschartigen Verwirrtheitszustandes konnte ich für kurze Augenblicke klar und zweckgerichtet denken. Milch als unspezifisches Entgiftungsmittel. Meine Umgebung hatte sich nun in beängstigender Weise verwandelt. Alles im Raum drehte sich und die vertrauten Gegenstände und Möbelstücke nahmen groteske, meist bedrohliche Formen. Sie waren in andauernder Bewegung, wie belebt, wie von innerer Unruhe erfüllt. In spite of my delirious, the wilder condition, I could think clearly and effectively for brief periods. Ich war in eine andere Welt geraten, in andere Räume mit anderer Zeit. Mein Körper erschien mir gefühllos, leblos, fremd. Lag ich im Sterben War das der Übergang? Ever see his room spin around and the familiar objects and pieces of furniture assume grotesque, mostly threatening form? Der Höhepunkt meines verzweifelten Zustandes war bereits überschritten, als der Arzt eintraf. Nachdem ich ihn auf meinen vermeintlich vom Tode bedrohten körperlichen Zustand hinzuweisen versucht hatte, schüttelte er ratlos den Kopf, da er außer extrem weiten Pupillen keinerlei abnorme Symptome feststellen konnte. Puls, Blutdruck und Atmung waren normal. Er verabfolgte mir daher keine Medikamente, trug mich ins Schlafzimmer und wachte an meinem Bett. A demon had invaded. My being had taken possession of my mind, body and soul. Langsam kam ich nun wieder aus einer unheimlich fremdartigen Welt zurück in die vertraute Alltagswirklichkeit. Der Schrecken wich und machte einem Gefühl des Glücks und der Dankbarkeit Platz. Je mehr normales Fühlen und Denken zurückkehrten und die Gewissheit wuchs, dass ich der Gefahr des Wahnsinns entronnen war. Erschöpft schlief ich dann ein und erwachte am nächsten Morgen, erfrischt, mit klarem Kopf, wenn auch körperlich etwas müde. Ein Gefühl von Wohlbehagen und neuem Leben durchströmte mich. Die Welt war wie neu erschaffen. Well, this is Over the Edge, KPFA in Berkeley, and this is Trip Receptacle. We are looking for your trip reports tonight, 510-848-4425. Hello. Given the topic of tonight's program, I felt it only appropriate and even necessary to actually take a dose of LSD. I remember the first time I got stoned, I was with a friend who was my guide. When you see somebody taking a pill and then the colors become very vivid and some kind of strange distortions, and you say, the guy is tripping. And he got awfully nervous when I did that. And it was, the curtain. Now, the curtains were this orange, but they got really orange. And so I took a dose about 15 minutes into the show, and I think I'm just going to call back intermittently and report on my progress. Taking psychedelics is a form of ego suicide. Not a bad thing, mind you. Ein stärkeres, ein besseres Licht, als unser zum Vermodern bestimmtes Auge sehen kann. Frau Anita war mit den Kindern in die Berge zum Skilaufen gefahren. Man hatte das Reich also für sich. In diesem Februar 1951 im alten Haus in Bottmingen. Albert Hoffmann, der Hausherr. Ein befreundeter Arzt. Und Ernst Jünger, der Schriftsteller. Mitten auf dem Tisch stand ein hohes, mit destilliertem Wasser gefülltes Messglas. Der Hausherr als Zeremonienmeister ließ Spuren einer farblosen Flüssigkeit, Hoffmanns Elixier, hineintropfen, die sich alsbald auflöste. Dann bekam jeder der drei Probanden ein Likörglas von der Mischung abgefüllt. Man stieß miteinander an und wünschte sich gegenseitig eine gute Reise. Die Eintrittsphase war durch Intensivierung des ästhetischen Erlebens gekennzeichnet. Die rot-violetten Rosen, die den Raum schmückten, nahmen ungeahnte Leuchtkraft an und erstrahlten in einem bedeutungsvollen Glanz. Ein blauer Faden stieg vom Leuchterrand empor. ein blasses Seeliliengespinst in Tiefen, die kaum vom Schlag der Brandung zitterten. In gemeinsamem Staunen betrachteten wir die Rauchschleier, die mit der Leichtigkeit von Gedanken von einem japanischen Räucherstäbchen aufstieg. Nun traf ein Lufthauch die Vision und drehte sie geschmeidig um die Achse wie eine Tänzerin. Die Strahlen und Gitter der Wunderblume schwenkten in neue Ebenen, in neue Felder ein. Myriaden von Molekülen beugten sich der Harmonie, wie einfach und zwingend alles war. Als der Rausch tiefer wurde und das Gespräch verstummte, kam es, während wir mit geschlossenen Augen in unseren Sesseln lagen, zu fantastischen Träumereien. Die Rückkehr war mit starker Kälteempfindung verbunden. Wie frierende Reisende hüllte man sich für die Landung in Decken. Die Ankunft im altvertrauten Sein wurde mit einem guten Abendessen gefeiert. Und mit Burgunder, der reichlich floss. Alle drei hatten wir uns der Pforte zu einer mystischen Seinserfahrung genähert. Diese Pforte öffnete sich aber nicht. Die Dosis war zu niedrig gewählt worden. Jünger verglich Hoffmanns Elixier mit einer Hauskatze gegenüber dem Tiger Mescalin. Eine Einschätzung, die er revidieren sollte. Uhr 10:25. Ernst Jünger, 0,15 Milligramm LSD. Albert Hofmann, 0,10 Milligramm. Aufgelöst in einem Gläschen Wasser. Eine leichte Fluoreszenz. Am 7. Februar 1970 fand in Jüngers Haus der ehemaligen Oberförsterei des Stauffenbergschen Schlosses in Wilfingen ein weiterer gemeinsamer Versuch statt. Zunächst aber fehlen den beiden Probanden die Feilen, um die Ampullen zu öffnen. Nachdem sie im Dorf besorgt wurden, kann die Reise beginnen. Wider Erwarten gelingt es Jünger, das Erlebte zumindest bruchstückhaft zu protokollieren. 10:55 Uhr. Vom Plattenspieler Mozart. Konzert für Flöte und Harfe in C-Dur. Eine Blaumeise pickt am Fenster. Ob sie wohl etwas hört? Man hört alles mit, wenn man tief genug in den Schlüssel steigt. War ihm wie das Drehen von Porzellanfiguren, also noch tot. Abends machen die beiden noch einen Gang durchs Dorf. Es hatte getaut und begann wieder anzufrieren. Auf den Straßen glühte der Schnee wie die frisch ausgestoßene Schlacke eines Hochofens. Diesmal war es gelungen, die Pforte ein Stück weit zu öffnen. Hi, I'm Ozzy Bendix of the Trip Report Collection Agency. Okay, well, it's been exactly 1 hour now. I consumed 800 micrograms four-way all to myself, and I'm not feeling anything yet. A lot of things, and I can't even describe what it was. Kaleidoscopic, fantastic images surged in on me, alternating, variegated, opening and closing themselves in circles and spirals. Things are just amazing. There's the whole other universe of just unidentifiable things. And then they make you wish you were dead and wish that you want to die. And... I see a bad moon arising. I see. Well, it's been about 2 hours since you got the drug. How do you feel? Call Trip Reports at 510-848-4425. Unser Ziel ist es, zu entdecken, dass wir schon immer dort waren, wo wir sein sollen. November 1963. Unbemerkt von der Welt bereitet sich Aldous Huxley an diesem Tag auf seine letzte Reise vor. Der Krebs an der Luftröhre war ins Endstadium getreten. Was bei dem Patienten mit Krämpfen und Erstickungsanfällen einherging. LSD. Try it. Versuch es mit 100 Mikrogramm LSD intramuskulär. 100 Mikrogramm. Schon mehrmals vorher war Aldous in seinem Leben an der Schwelle gestanden. I took my pill at 11. Ich schluckte meine Pille um 11. An hour and a half later, I was sitting in my study looking intently at a small glass vase. At breakfast that morning, I had been struck by the lively dissonance of its colors. But that was no longer the point. 1,5 Stunden später saß ich in meinem Arbeitszimmer und blickte angespannt auf eine kleine Glasvase. Die Vase enthielt nur 3 Blumen. Nur zufällig und vorläufig zusammengetan, verstieß das kleine Sträußchen gegen alle Regeln herkömmlichen guten Geschmacks. Ich blickte jetzt nicht auf eine ungewöhnliche Zusammenstellung von Blumen. Ich sah, was Adam am Morgen seiner Erschaffung gesehen hatte. Das Wunder, das sich von Augenblick zu Augenblick erneuernde Wunder bloßen Daseins. In their living light, I seemed to detect the qualitative equivalent of breathing. But of a breathing without returns to a starting point, with no recurrent ebbs. In ihrem lebendigen Licht glaubte ich, das qualitative Äquivalent des Atmens zu entdecken. Nur ein Fluten von Schönheit zu immer größerer Schönheit. Von tiefer zu immer tieferer Bedeutung. Words like grace and transfiguration came to my mind. Wörter wie Gnade und Verklärung kamen mir in den Sinn. Und eben dafür standen diese Worte auch. Was ist der Dharma-Leib des Buddha? Fragt der Novize seinen Meister. Und der Meister antwortet, die Hecke am Ende des Gartens. Und der Mensch, der diese Wahrheit begreift, fragt der Novize zweifelnd weiter, was, wenn ich fragen darf, ist der? Der Meister gibt ihm mit seinem Stab eins auf die Schulter und antwortet, ein Löwe mit einem goldenen Fell. Nun war alles klar. Es war so unmittelbar einleuchtend wie Euklid. Selbstverständlich war der Dharma-Leib des Buddha die Hecke am Ende des Gartens. At the same time, and no less obviously, it was these flowers. It was anything that I, or rather the blessed not I, released for a moment from my throttling embrace, cared to look at. Gleichzeitig aber war er diese Blumen. Er war alles und jedes, worauf ich, oder vielmehr das selige, für einen Augenblick von meiner umklammernden Umarmung befreite Nicht-Ich, zufällig blickte. Würden die Pforten der Wahrnehmung gereinigt, sagt Blake, erschiene dem Menschen alles, wie es ist. Also unendlich. It's an immense intensification of the transfiguration of the external world into incredible beauty and significance. Jeder von uns verfügt über das größtmögliche Bewusstsein. Aber da wir lebende Wesen sind, ist es unsere Aufgabe, um jeden Preis am Leben zu bleiben. Um dieses biologische Überleben zu ermöglichen, muss das größtmögliche Bewusstsein durch den Reduktionsfilter des Gehirns und des Nervensystems hindurchfließen. Was am anderen Ende herauskommt, ist ein spärliches Rinnsal von Bewusstsein, das es uns ermöglicht, auf eben diesem, unserem Planeten zu bleiben. Das spärliche Rinnsal dessen, was wir Realität nennen. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. I was back where I had been when I was looking at the flowers. Ich war wieder dort, wo ich gewesen war, als ich auf die Blumen geblickt hatte. Back in a world where everything shone with the inner light and was infinite in its significance. Ich war wieder zurückgekehrt in eine Welt, wo alles von innerem Licht leuchtete und von unendlicher Bedeutsamkeit war. The wonderful polished smoothness of the chair's bamboo leg. Die Bambusbeine des Sessels zum Beispiel. Die Rundung der Röhren grenzte ans Wunderbare, ihre polierte Oberfläche ans Übernatürliche. Ich verbrachte mehrere Minuten damit, oder waren es Jahrhunderte, diese Bambusbeine nicht nur anzusehen, sondern sie tatsächlich zu sein, oder vielmehr ich selbst in ihnen zu sein. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Aber diese Sesselbeine waren Sesselbeine, waren St. Michael und alle seine Engel. So sollte man sehen. This is how one ought to see, I kept saying as I looked down my trousers. So sollte man sehen, sagte ich immer wieder, während ich auf meine Hose blickte oder auf die wie mit Edelsteinen besetzten Bücher in den Regalen oder auf die Beine meines Sessels, der so unendlich viel mehr aussagte als der von Van Gogh. Das ist die Art und Weise, wie man sehen sollte, und wie die Dinge in Wirklichkeit sind. Das ist die Art und Weise, wie man sehen sollte und wie die Dinge in Wirklichkeit sind. Auf diese Weise sollte man sehen, sagte ich abermals. Und ich hätte hinzufügen können, das sind auch die Dinge, die man betrachten sollte. Dinge, die sich nichts anmaßen. Dinge, die sich damit zufrieden geben, bloß sie selbst zu sein. Selbstgenügsam sind in ihrem So-Sein. Nicht eine Rolle spielen wollen. Nicht wahnwitzig versuchen, ihren eigenen Weg zu gehen, losgelöst vom Dharma-Leib. Sich wie Luzifer gegen die Gnade Gottes auflehnen. Dinge, die sich nichts anmaßen. Dinge, die sich damit zufrieden geben, bloß sie selbst zu sein. The intensity of the experience is entirely unlike any ordinary experience. But on the other hand, it quite obviously resembles spontaneous experiences which certain artists and religious people have unquestionably had. Einige Menschen bedürfen keiner Verwandlung. Sie sind die ganze Zeit Visionäre. Mystiker, Heilige, Künstler. Die großen Kenner des So-Seins. Aber es gibt Techniken. Meditation, Isolation, Fasten. Und es gibt einen Abkürzungsweg. Die chemischen Türöffner. Ein Glück also, dass es Hoffmanns Tropfen gibt. Oder Moksha, wie die Droge in Huxleys letztem Roman Eiland heißt. To Dr. Albert Hoffman. The original discoverer of the Moksha medicine from Aldous Huxley. Und im August 1961 traf man sich zum ersten Mal persönlich. Im Hotel Sonnenberg zum Lunch. Mitsamt der Gattinnen. Frau Hoffmann bekam von Huxley die Empfehlung, LSD am besten auf einer Alpwiese zu nehmen. Und dabei in den Kelch einer Enzianblüte zu schauen. Und darin das Wunder der Schöpfung zu erblicken. Das Wunder der Schöpfung in Enzianblau. In Enzianblau. Im letzten Stadium der Ichlosigkeit, und ob irgendein Mensch das je erreicht hat, weiß ich nicht, kommt es zu der dunklen Erkenntnis, dass das All alles umschließt und dass im Grunde jedes Teilchen das All ist. Weiter kann man nicht gelangen. Weiter kann vermutlich ein endlicher Geist nicht auf diesem Weg gelangen. Alles wahrzunehmen, was irgendwo im Universum geschieht. Weiter kann man nicht gelangen. Nicht auf diesem Weg, nicht in dieser Welt. Man bleibt an der Schwelle stehen. Sense of solidarity with the universe, solidarity which can be of immense value to people. LSD. Try it. Versuch es mit 100 Mikrogramm LSD intramuskulär. 100 Mikrogramm. Laura gab ihrem Mann eigenhändig die gewünschte Injektion. Die Krämpfe und Erstickungsanfälle ließen nach. Ruhig und friedvoll ging Aldis über die Schwelle. Now, you can call us at 510-848-4425. And if you remember it, describe it. And then at that point, I knew I was gonna die. So I just said, you know what? I'm gonna die. When you see somebody taking a pill and then the colors become very vivid and some kind of strange distortions, and you say, the guy is tripping. Like an onion peel. You know, the layers just coming off, you know, boom, boom, boom. But the layers was everything since I was born, like sight. You know, I wasn't gonna do anything. I wasn't about to jump out of the window. I knew. You know, you take acid, you don't jump out a window. 120 minutes ago, I took 800 micrograms, and boy, I can't even begin to, wow, it's just, I can't believe. It's been about 2 hours since you got the drug. How do you feel? Hatten wir etwas ernst genommen, mit dem man nur spielen darf? Oder im Gegenteil? Im Januar 1963 erreichte die Firma Sandoz ein Schreiben der Harvard University Department of Social Relations. Es enthielt eine Anfrage über die Lieferung von 100 Gramm LSD und 25 Kilogramm Psilocybin. Die angegebenen Mengen entsprachen 1 Million LSD und 2,5 Millionen Psilocybindosen. Unterzeichner des Schreibens war Dr. Timothy Leary. We found it's interesting too. We're talking about psychedelic drugs. There's a definite age difference. When we talk to an older person about psychedelic drugs, they don't know what we're talking about. Wenn das Verhalten und das Bewusstsein des Einzelnen in einer bloßen Abfolge äußerer Handlungen erstarrt ist, ist er ein toter Roboter und es ist Zeit für ihn zu sterben und wiedergeboren zu werden. Tremendous interest. There was that famous and catastrophic year at Harvard when 12 out of 15 of the first year class of graduate students all signed up to do research on psychedelic drugs. This meant that 90% of the other professors were having. Es ist Zeit für ihn auszusteigen, sich zu verwandeln und wiedergeboren zu werden. Es ist Zeit für ihn to drop out, to turn on, to tune in. Zu der geplanten Transaktion kam es nicht mehr. Weil Leary bald darauf aus dem Lehrkörper von Harvard entlassen wurde. Aus wissenschaftlichen Testserien waren LSD-Partys geworden. Springflutartig breitete sich die sensationelle Droge über den ganzen Kontinent aus. Und setzte ein beachtliches subversives Potenzial frei. What did you do? You brought your own mind games with you. Dreary old paranoias. You had to make it a bad trip. Drop out. Befreie dich vom äußeren sozialen Drama, das so ausgehöhlt und leer ist wie eine TV-Show. The ancient goals we follow, turn on, finde ein Sakrament des Zufalls zu deinem eigenen Körper. Turn on, tune in, and drop out. Geh über dich hinaus, verwandle dich. I was running a big project in prison. Tune in, Bleibe wiedergeboren. Drücke es aus. Beginne ein neues Leben, das deine Vision widerspiegelt. Psychochemical age. The future is not going to be what book do you read, but which chemical do you use to open your mind. Leary wurde die Galionsfigur der Hippie-Bewegung. Und binnen kurzem von Nixon höchstpersönlich zum gefährlichsten Mann der USA erklärt. Er wurde polizeilich überwacht, verfolgt und schließlich verhaftet. 2x10 Jahre wegen des Besitzes von LSD und Marihuana und 30 Jahre wegen des Schmuggels von Marihuana. In der Nacht vom 13. auf den 14. September 1970 gelang Leary die Flucht aus dem kalifornischen Gefängnis von San Luis Obispo. Über Algier kam er in die Schweiz, wo er um politisches Asyl nachsuchte. This place sounds strange to Americans, but actually it's the most orthodox form of religion, and indeed it's not that. Um sich zu verwandeln, brauchst du ein Sakrament. Ein Sakrament ist wie ein Schlüssel, der die Tore zu deinem Innern öffnet. And then you present to the public what your aspirations are. Ein Sakrament schnippst dich aus den TV-Studio-Spielen und verbindet dich mit dem 2 Millionen Jahre alten Strom in deinem Innern. Psychedelic religious celebrations. Thousands of years men have been having what we now call psychedelic experiences. Mystics, visionaries, ein Sakrament, das funktioniert, ist gefährlich für eine Gesellschaft, die die Surrogate von TV-Shows als Wirklichkeit ausgibt. Das Sakrament von heute ist LSD. Am 3. September 1971 kam es im Bahnhofsbuffet in Lausanne zu einer ersten Begegnung zwischen den Doktoren Hoffmann und Leary. Sportlich und jungenhaft wirkend, mit strahlenden Augen und einem sympathischen Gesichtsausdruck, machte Leary eher den Eindruck eines Tennis-Champions als eines ehemaligen Harvard-Dozenten. Man fuhr im Auto nach Bouchillon ins Restaurant à la Grande Forêt, wo bei einem Fischessen und einer Flasche Weißwein der Dialog zwischen dem Vater und dem Apostel des LSD aufgenommen wurde. Aussteigen meint genau das. Aussteigen. So I think what the government was doing at the time was a reasonable in some ways response. Die meisten Aktivitäten der meisten Leute sind nichts anderes als roboterähnliche Auftritte in einer TV-Studioshow. Vorgetäuscht, unnatürlich, mechanisch. Auszusteigen heißt, sich von jeder Art von TV-Show zu befreien. Geh von der Schule, gib deinen Job auf, wähle nicht, vermeide jede Art von Politik, verschwende dein bewusstes Denken nicht auf TV-gestützte Realitätsinszenierungen. Politische Positionen sind bedeutungslos. Auszusteigen ist das schwerste Yoga, das es gibt. Return to the source. I thought you were the Buddha. Return. Vor wenigen Tagen erließ die Pharmaceutical Sandoz Incorporation eine Mitteilung an die Presse, wonach ab sofort jegliche weitere Abgabe des namentlich für Forschungszwecke verwendeten Lysergsäure-Diethylamids, des sogenannten LSD-25, sowie des Präparates Psilocybin gesperrt werde. Dieser Entscheid trifft nicht nur die Vereinigten Staaten, sondern wurde von Sandoz auch für sämtliche andere Länder, inklusive der Schweiz, getroffen. In jüngster Zeit hat sich namentlich unter Jugendlichen im Ausland ein zunehmender Missbrauch halluzinogener Drogen bemerkbar gemacht. In Anbetracht dieser Lage sieht sich das Unternehmen gezwungen, die weitere Verteilung und Abgabe dieser Substanzen unverzüglich einzustellen. Haben wir mit etwas gespielt, das man nur ernst nehmen darf? Oder im Gegenteil? Das Lächeln am Ende der Leiter. auf jeden Fall war es bei mir so, dass ich erlebt habe, die Größe, die Tiefe, das Mysterium unseres Seins. Was man im Alltag sieht, die Welt, die ist da. Kein Zweifel, die erleben wir gewöhnlich. Aber man sieht immer nur einen Teil davon. Wirklichkeit ist nichts Absolutes. Währenddem in diesem Rausch erlebt man, man öffnet sich der Empfänger, dem man ist. Sie ist ein Produkt von Sender und Empfänger. Das öffnet sich in einem Maß, dass man in eine andere Dimension des Menschen sieht. In eine andere Dimension des Ich. Wenn LSD das Gehirn, also den Empfänger, biochemisch verändert, wird es für andere als die der normalen Alltagswirklichkeit entsprechenden Wellen empfänglich. Erstens einmal sind die Sinne enorm stimuliert. Es ist ein Psychostimulans, LSD. It's an immense intensification of the world. The transfiguration of the external world into incredible beauty and significance. Das andere, und das ist wohl das Merkwürdige, Spezifische und wahrscheinlich das Unheimliche, auch Bedeutende, ist, dass die Grenzen zwischen Ich und Außenwelt, diese Grenzen irgendwie verschwinden. The intensity of the experience is entirely unlike any ordinary experience. But on the other hand, it quite obviously resembles spontaneous experiences, which religious people have unquestionably had. Man fühlt sich plötzlich als Teil der Welt, als Teil des Seins, das Ich verschwindet. Und das kann sehr unheimlich sein, man das Gefühl hat, ich verliere mich. Aber es kann auch beglückend sein, dass man das Gefühl hat, jetzt bin ich da, wo ich hingehöre, ich bin ein Teil vom Ganzen. Das ist dann das Beglückende, die beglückende Variante. Solidarity with the universe, solidarity with other people. This understanding of such phrases as you read in the Book of Job becomes quite comprehensible. Denn die Grenze zwischen Subjekt und Objekt, zwischen Betrachter und Betrachtetem, zwischen mir und der Außenwelt, bewusstseinsmäßig aufgehoben ist. This thing opens the door to these experiences, which can be of immense value to people. Wenn ich mit der Welt und ihrem geistigen Urgrund eins geworden bin. Das ist der Zustand der Liebe. Ich und Schöpfung sind eins. Ein Zustand, der der religiösen Erleuchtung nahe ist. Der Unium Mystica. Das ist der Zustand der Liebe. Zu allen Zeiten. In allen Kulturen. Haben Menschen versucht, sich dieser Wirklichkeit zu nähern. Sie sind in die Einsamkeit gegangen. Sie haben gefastet. Sie haben meditiert. Und sie haben sich sakraler Drogen bedient. Eine Erfahrung der Wirklichkeit, die dem modernen Menschen abhanden gekommen ist. The sense that in spite of everything, which of course is the ultimate mystical conviction, in spite of pain, in spite of death, in spite of horror, the universe is in some mysterious sense all right, capital A, capital R. Trotz allem. Und das ist wohl die letzte mystische Gewissheit. Trotz Schmerz, trotz Tod, trotz allen Schreckens. In einem ganz bestimmten Sinne. Ist das Universum in Ordnung? In Großbuchstaben. In Ordnung. Hofmanns Elixier oder Die Welt ist perfekt von Regina Ahrem und Michael Rodach. Unter Verwendung von Originalaufnahmen und Texten von Albert Hofmann, Aldous Huxley, Ernst Jünger, Timothy Leary und des Senders KPFA in Berkeley, Kalifornien. Es sprachen Katrin Angerer und Bernhard Schütz und Uli Jäcki, Tom Strauß, Axel Wandke, Dietrich Knaub und Stefan Baumecker. Technik Wenke Decker. Regieassistenz Arna Vogel. Tonrealisation Peter Awa. Regie Regina Arem. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2005. Bis zu den Nachrichten hören Sie von der CD On Air den Titel Casino Orion des Komponisten des soeben ausgestrahlten Hörspiels Michael Rodach. Deutschlandfunk.